Übungssatz, Goethe-Zertifikat B2. Hörverstehen, Teil 1. Hören Sie die Reiseangebote zu Radwanderreisen und korrigieren Sie während des Hörens die falschen Informationen oder ergänzen Sie die fehlenden Informationen. Sie hören den Text einmal. Radtour 50+. Jedes Jahr in der Woche nach Pfingsten startet die beliebte Niedersachsen-Radtour 50+. Zentraler Ausgangspunkt für die diesjährige Tour durch das Artland ist der Ort Ankum. Die Gruppenreise dauert insgesamt 6 Tage. Auf 4 Tagesetappen geht es über die Punkte Kalkriese, Brösel und Bramsch zum Ziel nach Bad Bergen. Sie erleben das Artländer Bauernland mit seinen prächtigen Höfen und der einmaligen Fachwerkkunst. Es sind Bauernhöfe wie aus dem Bilderbuch. Die Etappen von etwa 50 Kilometer pro Tag sind auf das Leistungsvermögen der 50-plus-Generation zugeschnitten. Der Preis für diese 50-plus-Tour beträgt 497 Euro. Zum Service gehören ein umfangreiches Frühstücksbuffet, Lunchpaket, Tourenführung und technische Begleitung. Oder Neiße Radtour. Bei dieser Individualreise auf dem Fahrrad entlang von Oder und Neiße folgen Sie dem Grenzverlauf zwischen Deutschland und Polen. Die Radwanderwege sind gut ausgeschildert. Die 10-tägige Reise, die in Zittau beginnt und bis nach Ueckermünde führt, ist besonders naturnah und abwechslungsreich. Man kann viele Tier- und Pflanzenarten entdecken. Von Anfang September bis Ende Oktober bietet sich für Tierliebhaber ein einmaliges Erlebnis, wenn allabendlich tausende Kraniche zu ihren Schlafplätzen ziehen. Insgesamt wird eine Strecke von 475 Kilometern zurückgelegt, wobei die tägliche Etappenlänge zwischen 40 bis 80 Kilometern liegt. Der Reisepreis beträgt 599 Euro. Inbegriffen sind Gepäcktransfer von Hotel zu Hotel, 9 Übernachtungen in ausgewählten Hotels mit Frühstück und Abendessen sowie ausführliches Kartenmaterial. Familientour durch die Lüneburger Heide. Diese familienfreundliche Gruppenreise mit Bus und Fahrrad führt durch die Lüneburger Heide. Es gibt kaum Steigungen, gute Radwege, weite Ausblicke sowie zahlreiche Gewässer und Sehenswürdigkeiten entlang des Weges bilden ideale Voraussetzungen für das Radwandern. Die 7-tägige Familientour kostet 425 Euro für Erwachsene und 310 Euro für Kinder. Die Tour beginnt und endet in Celle. Auf dem Rad werden pro Tag etwa 30 Kilometer zurückgelegt. Zusammengerechnet sind das ungefähr 180 Fahrradkilometer. Zu unserem Serviceangebot gehört unter anderem die Fahrt im Fernreisebus, 6-mal Übernachtung im Familienhotel mit Frühstück und Abendessen und eine ganztägige Kinderbetreuung. Berliner Mauerradweg. Der Berliner Mauerweg kennzeichnet den Verlauf der ehemaligen DDR-Grenzanlagen zu West-Berlin. In den meisten Abschnitten verläuft die Rad- und Wanderroute auf dem ehemaligen Zollweg, West-Berlin, oder auf dem sogenannten Kolonnenweg, den die DDR-Grenztruppen für ihre Kontrollfahrten angelegt hatten. Historisch interessante Abschnitte wechseln mit landschaftlich reizvollen Strecken. Insgesamt sind 200 Kilometer zu bewältigen, so zwischen 30 und 40 Kilometer pro Tag. Übernachtet wird im 4-Sterne-Hotel Flora in Friedersdorf, an der östlichen Stadtgrenze von Berlin. Die geführte Gruppenreise dauert 6 Tage und kostet 422 Euro inklusive Bustransfer, fachkundiger Begleitung und Führung, 5-mal Frühstück und Abendessen. Rund um den Kaiserstuhl. Die 2-tägige Fahrradtour rund um den Kaiserstuhl, einer vulkanischen Erhebung mitten im Rheintal, hat eine Länge von 90 Kilometern. Die Gegend wird auch die badische Toskana genannt. Sonnenscheindauer und Temperaturen erreichen hier Rekorde und es überrascht nicht, dass hier die besten Weine gedeihen. Die Radtour, die im Breisgau beginnt, überwindet nur geringe Höhenunterschiede, führt aber durch traumhafte Gegenden mit schönen, teils mittelalterlichen Städtchen. An jedem der beiden Tage stehen 45 Fahrradkilometer auf dem Programm. Die Reise kostet 199 Euro. Im Preis sind Fahrrad- und Gepäcktransport sowie eine Übernachtung mit Frühstück und Abendessen im guten Mittelklasse-Hotel inbegriffen.